Ja, also jetzt gibt es nur noch einen kurzen Vortrag zur Ergänzung für das, was heute Morgen war. Also diese Überlegung von diesem Commons-Netzwerk heute Morgen war ja, dass ebenso wie bei freier Software im Grunde eben alles das machen, was sie tun wollen, sei es, dass sie danach direkt ein Bedürfnis haben, sei es, dass sie das einfach gerne tun wollen und dass man da nicht rechnet, dass also niemand etwas beitragen muss in diesem Falle, um als Teil dieses Netzwerks versetzt versorgt zu werden, sondern dass man versucht, diese ganze Produktion so eben so spontan zu organisieren, wie das bei freier Software läuft. Dass es also Hinweise gibt, eben was wird gebraucht, wo man kann sich dann Aufgaben aussuchen, die man macht, aber es gibt jetzt nichts. Es wird keine Verrechnung, finde ich, statt von Aufwand, den der eine einbringt und den der andere einbringt. Und jetzt ist natürlich immer noch die Frage und meine These ist eben, dass man auf diese spontane Weise doch eine ganze Menge abdecken kann. Und die Frage ist dann natürlich immer noch, was macht man denn, es wird ja vermutlich nicht immer gehen, also was macht man denn, wenn es so nicht geht? Und da kommen dann natürlich wieder die Modelle der Aufwandsaufteilung ins Spiel, die ich in meinem Buch eingebracht habe. Und das heißt, wenn man jemanden findet, der einfach von sich aus das macht, was ich gerne habe, dann verabrede ich mich eben mit anderen, dass wir im Grunde eine Vereinbarung eingehen. Wir helfen uns gegenseitig, uns diese Dinge zu produzieren, die wir noch gerne hätten. Wir teilen also, wir machen uns im Grunde die Ziele aller zu eigen und teilen dann den Aufwand, der dabei entsteht, zum Beispiel proportional. Wenn ich eben ein großes Luxushaus haben will, was mir erstmal keiner baut, dann tue ich mich mit anderen zusammen. Die tun dann was für mich, die unterstützen mich beim Bau des Hauses, aber ich trage dann ebenfalls bei zu diesem Netzwerk, dass die anderen dann ebenfalls ihre Güter bekommen, die sie als Moment dieser offenen Flatrate erstmal, die als Teil des Commons-Netzwerks entsteht, noch nicht bekommen. Da ist also das, was ihr alles kennt von der Diskussion gestern aus dem Buch, wenn ihr es gelesen habt, dass der Aufwand, der bei sowas entsteht, dann aufgeteilt wird. Aber eine Annahme, die ich jetzt mal diesen heutigen Vorträgen zugrunde gelegt habe, die optimistischer ist als das, was ich im Buch annehme, ist, dass dadurch, dass man einfach Leute vernetzt und ihnen die Möglichkeit gibt, ihrer Kreativität und ihren produktiven Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen, dass damit schon sehr viel so funktioniert. Das heißt vielleicht, dass zum Beispiel alle diese Grundbedürfnisse, diese 8 Essentials, die ich am Anfang abgedeckt hatte, die ich am Anfang gestern Abend angesprochen hatte, dass das alles so funktioniert, ohne explizite Aufwandsteilung, einfach nur qua Leuten die Gelegenheit zu geben, das zu tun, was sie tun wollen. Erstens, weil sie es gerne tun, zweitens, weil sie Bedürfnisse haben, drittens, weil sie Teil einer Community sein wollen. Wenn das, soweit diese Annahme hinkommt, würde das dann heißen, dass nur wenn irgendjemand besondere Spezialwünsche hat, eben nach einem besonders großen Haus, ein besonders großes Auto oder irgendwas anderes, was nicht so viele Leute interessiert, also ich nenne das Luxusgüter, wenn man dass im Grunde jeder ein gutes Leben führen kann, auch mit dem, was als Teil des Commons-Netzwerks schon produziert wird, dass aber viele Leute immer noch Wünsche haben, die darüber hinausgehen und die in so einem Netzwerk vielleicht noch nicht befriedigt werden, die tun sich dann eben zusammen, um diese Luxusgüter in Anführungszeichen, die sie gerne noch hätten, gemeinsam zu produzieren. Und da für diesen Bereich, der auf die andere Weise nicht funktioniert, dafür tritt dann wieder das Prinzip der expliziten Aufwandsteilung zugrunde, das ich in meinem Buch auch beschreibe. Und aus der Überlegung heraus, dass man das gar nicht so oft braucht, sondern dass man das nur dann braucht, wenn es eben Spezialwünsche gibt, Luxusgüter, nenne ich das jetzt das generelle Luxusproduktionssystem, abgekürzt GLUX. Ja, die Abkürzung sollte nett sein, das war die Idee. Und sie sollte auch passen. Also dass man nicht haut, vieles geht einfach so, es gibt aber immer Spezialbedürfnisse, auch diese Spezialbedürfnisse sind wichtig, wir müssen sehen, dass sie organisiert werden. Das geht nicht ganz so spontan, dafür erbreden wir uns dann explizit in diesem GLUX-System. Direkte Frage oder soll ich, also es ist ein kurzer Vortrag, weil mach erstmal zu Ende. Kennt ihr alles. Das heißt, für dieses Luxusproduktionssystem wird dann wieder der Ansatz aus meinem Buch verwendet. Es gibt also Aufgaben, jeder, der im Grunde, wenn ich ein Bedürfnis habe, so ein Luxusbedürfnis, was noch nicht befriedigt ist, dann ergibt sich damit eine Aufgabe. Es sind bestimmte Dinge, ergeben sich daraus, die zu tun sind. Das heißt, es gibt eine Reihe von Aufgaben, die eben in so ein Aufgabenversteigerungs- oder Aufgabengewichtungssystem dann eigentlich eingestellt werden und wo dann die anderen, die ebenfalls Luxusbedürfnisse haben, gucken können, was sie für mich tun, während ich dann was für andere tue, dass auf diese Weise der Aufwand aufgeteilt wird. Und ja, eine Überlegung, wie man das macht, war vielleicht, dass man es etwas anders macht, dass man zwar diese Gewichtung hat, aber dieses Versteigern eigentlich, das erfordert ein relativ großes System. Und es ist vielleicht gar nicht nötig, sondern es ist vielleicht auch möglich, die Gewichtungen von Aufgaben auf eine andere Weise zu bestimmen, ohne so formelles Versteigern, wo es eben relativ unsicher ist, weil dann immer, je nachdem wie lange dauert es, das funktioniert also erst in großen Gruppen stabil. Man könnte es aber auch anders machen. Zum einen, es ging ja immer darum, die Popularität von Aufgaben damit abzubilden. Das heißt, wird diese Aufgabe eigentlich gern gemacht oder ungern. Und das heißt, die eine Idee in einem solchen System, wo man zusammen zur Luxusproduktion zusammenarbeitet, wäre, dass die Leute das einfach selber beurteilen können, dass man also auch wieder auf Vertrauen baut, dass die Leute hier selbst sagen, sagen wir mal auf einer Skala von irgendwie -3 bis +3, fand ich das jetzt eine schöne Sache oder hasse ich es absolut, das zu tun. Dass man also qua Selbsteinschätzung erstmal hier die Angenehmheit einer Aufgabe beurteilt und das dann aus den aus der Sammlung der Beurteilung aller Leute, die eine bestimmte Aufgabe, die über dieses System versteigert wird oder verteilt wird, sich ein Durchschnittswert gebildet wird. Dass man also nicht in dem Fall auf die Auktionierung setzt, sondern einfach auf Selbsteinschätzung der Leute. Und diese Selbsteinschätzung, die Nettigkeit der Aufgaben, die bildet sozusagen die Produzentensicht ab. Dann ist auch noch die Konsumentensicht wichtig, dass es so etwas wie eine Priorisierung von Aufgaben gibt. Also alle Aufgaben starten erstmal mit Priorität 1, aber wenn ich wirklich besonders interessiert bin an einer Aufgabe, dass die erledigt wird, dann kann ich für diese Aufgabe stimmen, dass sie höher gewichtet wird. Also wenn ich merke, ich möchte, dass es jemand tut, es tut aber niemand, dann kann ich dafür abstimmen. Und wenn genug Leute für diese Aufgabe abstimmen, dann geht das Gewicht in die Höhe. Das ist, sagen wir mal, eine Skala, ich weiß nicht, von 1 bis 8 oder wie viel man da haben will. Das heißt, dass man statt diesen Auktionsmechanismus zu brauchen, man hier so per Abstimmung einerseits die Gewichtung macht und dann einer per Beurteilung der Produzenten andererseits. Und dass man auf diese Weise dann die Gewichte berechnet, ohne dieses große System zu brauchen von Aufgabengewichtung. Also könnte man sehen, ob das andere funktioniert oder ob dieses funktioniert. Das ist aber mal ein Vorschlag, wie man da reinkommen könnte, ohne allzu viele Leute zu brauchen, die da mitmachen, was, glaube ich, für eine formelle Versteigerung nötig wäre. Ja, und dann, wenn man das hat, dann kann man das umrechnen, also in einen Faktor, der Faktor ist dann wieder, wie beim Versteigern, je unbeliebter die Aufgabe ist, desto höher der resultierende Faktor. Und je wichtiger die Aufgabe ist, nach Ansicht derer, die sie erledigt haben wollen, die dann ja auch sagen, wir tragen im Gegenzug selber mehr bei, also je größer die Priorität, desto höher wird der Faktor ebenfalls. Beides wird dann multipliziert, um die eigentliche Aufgabengewichtung zu ergeben. Es ist also einfach ein anderes Gewichtungsmodell. Und dann teilt man es wieder proportional, also so viel Aufwand wie nötig ist für die Luxusgüter, die ich entnehme, so viel Aufwand trage ich dann bei, damit andere Leute die Luxusgüter kriegen, die sie haben wollen. Ja, also was ist dann auch wieder die Frage, ja, wird das denn funktionieren? Sind die Leute ehrlich genug? Wie geht man damit um, wenn Leute nicht ehrlich sind? Also da werden sich, denke ich, wird man ein bisschen Erfahrung sammeln müssen, aber auch da wieder ähnlich vielleicht wie in Wikipedia einmal, dass es eine gewisse Transparenz gibt, dass man also sehen kann, was machen denn die Leute, also wie schätzen sie sich ein? Und wenn dann einer immer sagt, er hasst alle Aufgaben, die alle anderen ziemlich gerne mögen, dann fällt das irgendwie schon auf zum Beispiel. Oder vielleicht kann man auch sowas wie Feedback machen, dass dann die Konsumenten letztlich die Produzenten bewerten und sagen, ich habe das Gefühl, der hat mich angeschissen oder sowas, dass man auch da so eine Art Rating- und Feedback-System zum Beispiel macht, wie es es bei eBay gibt. Also da könnte man ein bisschen sehen, dass man einerseits, ja, und letztlich muss man ja nicht, man entscheidet ja dann selber, mit wem man zusammenarbeitet. Man ist ja dann nicht darauf angewiesen, dass ein bestimmtes Projekt willkürlich meine Häuser produziert, sondern letztlich kann ich ein bisschen gucken, wem ich vertraue und wo ich denke, dass die ehrlich sind und dass ich mit denen zusammenarbeiten kann. Ja, also der Vorschlag ist eigentlich der Vorschlag, den ihr aus dem Buch schon kennt. Nur eben jetzt mit einer Zuspitzung, dass man sagt, wir versuchen erstmal möglichst viel ohne Aufwandsabschätzung einfach qua offener Flatrate hinzukriegen über dieses Commons Network. Aber für das andere, diese Luxusproduktion hier, wo es also das andere immer nicht reicht, da greifen wir dann auf diese Modelle der expliziten Aufwandsaufteilung zurück, wie ich sie im Buch vorgestellt habe. Ja, das war eigentlich schon dieser Vortrag. Das andere, nämlich Firma am Mittel kommt und so, da hatte ich heute Morgen schon drüber geredet. Also, was ich jetzt gerade dabei überhaupt nicht verstehe, ist, wieso, also dem liegt doch zugrunde, dass die Leute eher die Erfüllung der Grundbedürfnisse als ihre Selbstentfaltung betrachten, als die Erfüllung von Luxusbedürfnissen. Weil wieso sonst diese Aufteilung? Und das verstehe ich gar nicht, weil das würde ich eher sogar umgekehrt vermuten. Also, was weiß ich, viel von Erfüllung von Grundbedürfnissen ist stressig und nervig und so, während wenn ich irgendeinen Luxuskram mache, dann ist es oft irgendwie interessant oder so. Es liegt vielleicht dann auch an der Anerkennung des Gutes, das man produziert. Eine Kartoffel hat halt nicht so viel Anerkennung wie ein Pool oder ein großes Auto. Ganz zu schweigen davon, dass was für den einen Luxus ist, für den anderen Grundbedürfnis sein kann und umgekehrt. Also das ist auch ganz vage eigentlich. Also bei diesen 8 Essentials, da geht es ja darum, auch sowas wie, was Grundbedürfnis ist, ist natürlich unterschiedlich von Gesellschaft zu Gesellschaft und von Person zu Person. Und auch von Person zu Person. Aber die Überlegung, warum ist, eine Überlegung dabei ist, von was sind die Bedürfnisse, die vielen wichtig sind, dass diese Bedürfnisse dann eher aufgegriffen werden. Also dass es da auch sowas wie einen Community-Standard gibt, dass deswegen die Grundbedürfnisse, die vielleicht nicht individuelle, aber die im gesellschaftlichen Kontext oft vorhanden sind als Grundbedürfnisse, eher aufgegriffen werden, weil eben wie bei Fire Software dieser Effekt der Selbsternennung da ist. Man übernimmt selber eine Aufgabe oft, weil es eben einen kratzt, also dieses Scratching in it. Man hat ein Bedürfnis danach. Je mehr Leute also ein Bedürfnis haben, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass diese Sache erledigt wird. Das ist eine Überlegung. Also, und die andere Überlegung ist natürlich der explizite Anspruch, der hinter diesem Commons-Netzwerk steht, von der Grundidee, ja, wir wollen eigentlich möglichst alle mit allem versorgen. Also irgendwie jeder soll damit leben können. Aber das ist natürlich dann irgendwo, wenn jemand einen speziellen Wunsch hat, dann wird er die anderen vielleicht nicht überzeugen können, dass das so wichtig ist. Also das ist ja ein offener Prozess, was da reinfließt und was nicht. Ich denke auch, dass viele Luxusbedürfnisse vielleicht auch auf diese offene Weise funktionieren. Was wird eben immer was geben, was nicht so funktioniert. Und dass man dann für diese Bedürfnisse eben auf dieses System des expliziten Aufteilens zurückgreift. Aber meine Frage an der Stelle, besteht nicht auf der einen Seite die Gefahr, dass sich so eine Sub-Community bildet? Ich sage das jetzt mal an so einem konkreten Beispiel. Jemand sagt, so ein Pool wäre nicht schlecht, aber alleine brauche ich irgendwie 5 Jahre, um das Loch dafür auszuheben. Aber es sind noch andere Leute, die gerne einen Pool haben möchten. Dann tun wir uns zusammen und graben dann halt reihum bei jedem Loch, damit ein Pool entstehen kann. Das ist für diese Sub-Community, ist das okay? Ja, da ist es wieder vernünftig geregelt. Aber wenn man das jetzt nach außen betrachtet, so verbrauchen diese Leute, die sich daran beteiligen, ja eigentlich die entsprechenden Materialien der gesamten Community für ihre persönlichen Zwecke. Mhm. Und wie passt das zusammen? Also mal davon abgesehen, dass sie dann, weiß ich nicht, vielleicht überhaupt nicht mehr so viel Energie haben, um für die Community produktiv zu sein, weil sie sich da, ich weiß nicht, nach Feierabend zu Tode schuften, um das da irgendwie hinzukriegen, ja, verbrauchen sie ja vielleicht auch andere Güter. Also Produktionsgüter, also, ne? Also das Risiko ist doch. Wie man die Aufteilung der Produktionsgüter regelt, das wäre da dann auch wieder eine Frage gesellschaftlicher. Muss man sich in gesellschaftlichen Prozessen noch drüber Gedanken machen. Also da wäre dann die Überlegung, ich hatte ja die Überlegung in meinem Buch, dass die Ressourcen quasi, wenn es nicht genug gibt, versteigert werden. Und innerhalb eines solchen, das heißt, dass man vielleicht Ressourcen gegen Aufwand kriegt. Innerhalb eines solchen Luxusproduktionssystems kann man das dann wieder machen. Aber natürlich, wenn Ressourcen für andere Zwecke gebraucht werden, das heißt, da ist es dann erstmal nötig. Da habe ich jetzt noch keine komplette Antwort darauf, das wird man sehen müssen. Dass wir sagen, okay, wir brauchen einen Teil der Ressourcen, die sind aber für die gesamte Community und irgendwie, was wir da nicht brauchen, da kann man dann sehen, was für Luxusgüter zur Verfügung steht und innerhalb dieses Luxussystems wird es dann verteilt. Das andere, dass die dann selber die ganze Zeit nur Luxusgüter produzieren und irgendwie der restlichen Community nichts mehr wiedergeben, das ist ja zum einen eine Sache, wo wer sagt, ach, wir vertrauen darauf, dass es funktioniert, dass man Leuten gegen Gelegenheit gibt, kreativ zu sein. Wenn sich das, dass sich nicht allzu viele Leute ganz austrinken und sich dann nur an diesem Luxussystem beteiligen. Und wenn es zu viele sind, dann würde das halt so nicht funktionieren. Da muss man eben überlegen, dass man dann doch wieder diese Aufwandsaufteilung für mehr als die Luxusgüter braucht. Also die Zielsetzung, der Name ist schon ein bisschen so offensiv, eben um diesen Anspruch zu verkörpern. Wir glauben aber einig, und das ist ja das, was Stefan sozusagen gesagt hat, ist das Übergangsmodell. Und hier ist die Idee, gleich vom Übergang weg zu dem, wo man eigentlich hinkommt, dass wir sagen, ja, irgendwie so, jeder soll aber ein gutes Leben führen können, ohne irgendwie jetzt unmittelbar zur Teilhabe an der gesellschaftlichen Produktion verpflichtet zu sein. Wir vertrauen darauf, dass sich das spontan ergibt. Und wenn man sieht, das klappt nicht, auch die Grundversorgung klappt auf diese Weise nicht, dann wird man eben dieses Clubsystem ausweiten müssen, umbenennen müssen und mehr Bereiche auf die Weise organisieren. Also man kann auch, kann man sehen, aber der Vorschlag wäre erstmal das andere, mit dem anderen anzufangen, mit dem anderen zu sehen, wie weit man damit kommt. Und das hier so als Ergänzung, weil es klar ist, dass es immer Bedürfnisse gibt, die sich in so einem ganz offenen Flatrate-Modell nicht werden befriedigen lassen oder eben, wie Uli vorhin so schön meinte, da muss man dann furchtbar lang verhandeln, bis sie vielleicht befriedigt werden. Wenn man dann so einen Automatismus hat, dass man das einstellen kann in so ein System und andere Leute kümmern sich und ich kümmere mich um andere Leute, dann ist das sehr viel angenehmer. Das heißt, das braucht es, aber es braucht es vielleicht nicht für so viele Gebiete. Ich will nochmal anmerken, dass es also sehr so waren vor dieser akademischen Debatte über die Formeln. Das ist im Vorhinein, glaube ich, nicht viel bringt. Aber wenn man sie schon macht, dann fallen mir da auf Anhieb zwei Sachen ein, die da fehlen. Also einmal, dass so ein Indirektionslayer sozusagen, dass andere Leute die Bedürfnisse eines anderen unterstützen können. Sagen wir zum Beispiel, es gibt immer noch Gläubige und es soll noch einen Papst geben, also, und dass er in einer schicken Villa wohnt, das wird er alleine nie und nie hinkriegen, wenn das sein alleiniges Bedürfnis ist. Also es muss dann schon das Bedürfnis irgendwie 1000 oder 10.000 anderer sein. Also das fehlt einmal. Ein guter Grund gegen die Indirektion. Warum? Es kann auch anders sein. Du gibst einen begabten Menschen, der braucht irgendwie ein tolles Instrument oder kannst ja auch positive Beispiele anfügen. Also, könnt ihr nochmal erklären, was Indirektion ist? Naja, indirekt, also... Dass man die Bedürfnisse von anderen fördern kann. Aber das tut man ja einfach, indem man sie als seine eigenen markiert. Ja, das funktioniert einfach über dieses Modell. Ich habe das Bedürfnis, dass der Papst in der Villa wohnt. Ja, ja. Also, ein ganz konkretes Beispiel, das nennt sich Quarkman, der hat es bis zu 120 Rolls-Royce geschafft. Ja. Kann man dann auch ein negatives Bedürfnis? Seine Jünger das so wollen. Genau. Also umgekehrt müsste das natürlich auch möglich sein, dass man sagt, dieses Bedürfnis auf keinen Fall. So ein Modell dafür wäre zum Beispiel, dass jemand Kollekten machen kann und halt, dass ich Anteile an meiner zu mir zur Verfügung stehenden Arbeitszeit irgendwie ihm schenke. So, und dann, was noch fehlt im Modell, ist irgendwie Transaktionsplanung oder sowas. Weil, also es gibt ja Bedürfnisse, die in viele Unterbedürfnisse aufgegliedert sind, aber wenn es schon klar ist, dass man gesellschaftlich nicht die Gesamtsumme aufbringen kann, dann ist natürlich Quatsch anzufangen. Also ich denke, deswegen ist das alles so akademisch, weil das so kompliziert wird, dass halt der Entwurf einer Planwirtschaft und dann helfen einfache Formeln, dann wird es für jeden Anwendungsfall wird es spezifische Geschichten geben, wie man darüber berät, was wann sinnvoll ist und wie viel gesellschaftliche oder kommunitäre Arbeitskraft da reingeht. Also es ist alles beliebig komplexer. Also deswegen ist es wichtig, denke ich, kurz dazu, dass man irgendwie so ein hohes Maß an Modularität hat, also an Bausteinen, auf die man aufbauen kann, um nicht immer von vorne anfangen zu müssen, weil das ist dann ja schwer ab jetzt bei anderen, aber das kriegen ja Leute auch ganz, also sonst müsste man halt schauen, wie viele Leute kriegt man und mit genug Leuten und manchmal selbst mit wenigen Leuten kriegt man ja auch so ganz erstaunliche Sachen hin, aber wenn man da ein bisschen abschätzen kann, also Sachen hat, wo man aufbauen kann, also ich glaube Modularität, irgendwelche Vorstrukturierung ist da wichtig, damit sowas funktioniert. Eine Nachfrage habe ich und eine Anmerkung. Also erstmal die Nachfrage vielleicht. Also wir haben jetzt ja gesagt, es ist schwierig zu sagen, was ist Grundbedürfnis, was ist Luxus. Für dich ist im Grunde der Unterschied, es wird jetzt nicht mehr so verrechnet. Das ist der eigentliche Unterschied. Also ich sage jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Ja. Es ist eine Art von Nachbarschaftshilfe, die ein bisschen auf einer größeren Metaebene ist. Was meintest du, das Glückssystem oder das andere? Naja, also schon eine umfassende gegenseitige Hilfe, genau. Bei dem, was nicht das andere ist, auch irgendwie natürlich gegenseitige Hilfe im weiteren Sinne, aber eben ohne Rechnen. Das heißt, dass man sich gegenseitig unterstützt bei dem, was die anderen dann auch ohne weiteres einsehen. Aber wenn dann du sagst, ja, ich will jetzt aber unbedingt einen Swimmingpool, helf mir doch mal, dann sagen deine Nachbarn, ja, und wir haben ja, auch keine Swimmingpools. Ja, aber so das klassische hat man nicht Nachbarschaftshilfe. Also ich helfe dir beim Haus deines Baus mit und hilfst mir mit. Genau, aber das sozusagen dann für die du kommst, dann deine Nachbarn haben da kein Verständnis. Die sagen, wir brauchen keinen Pool. Aber dann triffst du jemand anders, der sagt, ja, ich habe aber auch einen speziellen Wunsch, vielleicht hilfst du mir dabei, dass man dann eben mit denen Gleichgesinnten, die noch Bedürfnisse haben, die offen sind. Also und was Luxusproduktion ist und so, das will ich, das ist auch irgendwie nicht so getrennt. Also die Idee ist natürlich, je mehr man über dieses offene Commons-Modell, diese offene Flatrate abdeckt, umso besser. Nur es wird immer irgendwas übrig bleiben, eben Menschen, die nicht befriedigt werden. Mit denen muss man umgehen und dafür ist dieses System gedacht. Das heißt, was da reinfällt und was nicht, das ergibt sich dann aus der Praxis dessen, was im anderen Bereich schon erledigt wird. Also da kommt, jetzt hat er gesagt, ich habe noch eine Anmerkung, da wird mir plötzlich deutlich, was mich auch stört an dem Ganzen. Also wenn ich mir jetzt nämlich überlege, wir haben, du hast ja gesagt, so alte Behinderte kriegen und wir werden mitversorgt. Also jetzt meine Überlegung, kriegen die jetzt nur das Grundeinkommen und dann können die auch Luxus haben. Und darüber merke ich plötzlich, also in meiner theoretischen Arbeit geht es viel darum, wie in der kapitalistischen Logik, was Feministin Fee schon kritisiert haben, der Homo-Economicus, also das Subjekt in der Wirtschaftstheorie, eben jetzt mal, ich sag, strukturell, männlich, weiß, unabhängig, gesund, flexibel, nicht zu alt, nicht zu jung, etc. ist. So, das können heute auch Frauen sein, das können auch People of Color sein, deshalb wird es diese alten Sexismen und Rassismen durchbrochen, sozusagen. Können auch erfolgreich sein auf der Ebene. Und das sind genau die Leute, die bei dir auch erfolgreich sind. Und alle anderen kriegen irgendwie, werden mitversorgt, aber im Grunde, wenn du diesem Homo economicus sprichst, dann bist du auch der tolle Hecht in der Peer-Ökonomie und hast auch da einfach die größten Chancen. Nö. Wolltest du was sagen, oder? Ja, weil es eben schon auch darum geht, dich immer noch zu verwerten, sozusagen. Also deshalb sind wir, im Prinzip sind wir wieder bei einem Punkt gestern, was ich mir tausche, weshalb ich diese Tauschlogik da drin immer noch so schwierig bin. Je mehr du dich verwerten kannst, desto mehr hast du aus dem System. Nee, ich glaube, der Ansatz ist ein anderer. Ich glaube, je größer der vermeintliche Nutzen für die Gesamtgesellschaft ist, ja, und Das ist einfach so, das ist halt ein Naturgesetz, das kann man auch bei allen möglichen Tieren beobachten, die das Individuum, das der Gruppe die größten Vorteile sichert, das bekommt auch besonders viel Anerkennung und bekommt in diesem Sinne auch besonders viel Gut. Das heißt, da sind dann sehr schnell andere bereit, zum Beispiel die Luxusgewünsche mit zu befriedigen, weil man sagt, der ist ja total super. Und dann muss man irgendwann diskutieren, was ist denn Luxusgut? Ein Luxusgut kann eine blaue Kartoffel sein, weil es gibt davon nur 3, 4, 5 Stück, ja, weil es nur eine Person gibt, die diese Kartoffeln anbaut, ja, und man hat diese blaue Kartoffel und sie wird zum Luxusgut erhoben, weil sie so rar ist, so selten ist und damit sehr erstrebenswert. Und dann, das kann man also von vornherein, glaube ich, überhaupt gar nicht irgendwie regeln, weil sich das dann selber regelt. Ne? Also, hast du sagen, etwas Naturgesetz? Ist, soll ich gerade sagen, also zu sagen, ja, etwas ist ein Naturgesetz, ist erstens Totschlagargument und zweitens ist es Quatsch, weil dann kann ich auch irgendwie mit schwarzen Witwen und anderen. Ich meinte das jetzt ganz praktisch. Man wird das sehen. Jemand, der für eine Gruppe einen besonderen, besonders viel leistet und besonders viel bringt. Das kann sein, der das größte Maul hat. Das kann aber auch der sein, der besonders viele Kartoffeln produziert, weil er halt ein sehr gutes Händchen dafür hat. Das kann aber auch genauso jemand sein, der super tolle Baupläne für Häuser macht, die irgendwie schick sind und die total super eingerichtet sind. Was auch immer die Gesellschaft gerade präferiert. Ja. Ich denke, das, was einem bei der Debatte stört, ist doch, dass das immer nach irgendwelchen Mechanismen ablaufen soll, die dann eigentlich nicht mehr Teil des öffentlichen Diskurses sind. Also es kann doch eine Gemeinschaft geben, die findet das toll, irgendwie den zu bevorteilen, der viel bringt, und es kann genauso gut eine Gemeinschaft geben, die finden das toll, denen zu geben, die sowieso wenig haben, weil sie zum Beispiel behindert sind. Aber das ist ja letztendlich entscheidend, dass die Leute, die zusammen leben, oder? Also das kann kein Algorithmus entscheiden. Ja, aber das System gibt ja was vor. Und darum geht es gerade. Ja, das ist, was einem so schlecht fühlen lässt. Dass das System das vorgibt, was eigentlich Ergebnis eines Diskurses ist. Also das primäre Ziel des Systems ist ja erstmal, dass alle kriegen, was sie haben möchten. Nicht, dass es danach geht, wer irgendwie jetzt gut und wer schlecht ist, wer beliebt ist oder wer nicht, sondern dass alle das kriegen. Ja, aber du musst dich verwerten, ansonsten bist du in einer sekundären Position, ja, weil du in der Abhängigen. Ja, du musst die mittlere Arbeitszeit erwirtschaften. Sorry, jetzt bist du. Also einen Wert gibt es da ja mal gar nicht, aber es gibt halt Aufwand. Und also ich bin jetzt schon am Überlegen. Also wenn man so sagt, das muss man durch Diskurse festlegen und so weiter. Also ich bringe mal ein konkretes Beispiel. Ich sammle zum Beispiel seit vielen Jahren CDs und ich habe eine sehr große CD-Sammlung und ich habe mir dann irgendwie schon überlegt, also ich kann ja von der Gesellschaft nicht verlangen, dass sie mir das irgendwie finanziert. Also finanziert in Anführungszeichen den Aufwand dann. Das kann ich nicht. Das heißt, ich müsste dann in einem solchen System, fände ich das gar nicht so schlecht, wenn das getrennt ist von der Grundversorgung, weil also die sozusagen die auch so ist, dass ich mir einfach nehmen kann und selber entscheiden muss, wann ich auch genug genommen habe, weil ich sonst irgendwo das mit meinem Gewissen auch nicht mehr vereinbaren könnte. Also sozusagen, wenn ich dann aber weiß, gut, ich habe halt diese komische Macke und ich will das sammeln und das hat keinerlei objektiven Wert, dann muss ich ja auch den entsprechenden Aufwand beitragen. Und ich sehe dieses Clubsystem eher eine Möglichkeit, um sowas zu machen und zwar auch getrennt zu machen von dem anderen. Denn es würde sicher, ich kann das jetzt nicht so gut durchrechnen, aber ich vermute, dass es sich sonst hier irgendwie auch auf die Gewichtung der anderen Sachen auswirken würde. Wenn im Rest gibt es ja dann auch keine Gewichtung. Und eben, also wenn alles in einem wäre. Sozusagen. Und dadurch, dass nicht mehr alles in einem wäre, kann ich das dann mit anderen Leuten, die ähnliche, komische, skurrile Sonderbedürfnisse haben, dann eben irgendwie regeln. Und dann muss ich natürlich auch irgendwie was dazu beitragen, denn von allein entsteht das ja auch nicht. Ne, stell dir vor, du bist ein Behinderter und hast diese extra Bedürfnisse, die du sowieso durch deine Behinderung hast, und dann sammelst du noch Platten. Und was machst du dann? Dann schließt du mich den anderen Behinderten. Aber das ist doch kein Luxusbedürfnis. Es ist doch klar, dass die Versorgung von Behinderten, die läuft unter Care. Und Care? Ja, wenn ich da kurz was sagen. Würden Sie nicht. Also ein wichtiger Teil, das habe ich ja in meinem Buch thematisiert, das hatte ich jetzt hier nicht nochmal gesagt. Auch für diese Luxusproduktion ist es natürlich auch wieder wichtig, dass der Aufwand aufgeteilt wird zwischen denen, die gerade aktiv was beitragen können, dass der produzierte Luxus aber allen zugute kommen muss, also nicht allen, nicht denen, die nicht wollen, aber auch denen, die nicht können. Also dass man auch hier wieder so einen Umverteilungsmechanismus braucht, um dass auch die Leute, die irgendwie zu jung sind, zu alt sind, behindert sind, krank sind, was auch immer, dass denen sozusagen, dass die jetzt nicht auf die Grundversorgung zurückgeworfen werden. Also das ist ein wichtiger Punkt, den wird man hier auch brauchen, das ist wichtig. War auch immer ein Buch so vorgesehen, würde ich auch nach wie vor so vorsehen. Ja, aber es ist im System eine sekundäre Position, die du diesen Leuten zubeißt. Die werden durchgefüttert und nicht wirklich gleichberechtigt. Und deshalb hast du das Wertlogik auch schon das Problem. Ja, aber eigentlich kommt doch die Frage kommt doch eigentlich daraus, dass man sagt, wir haben da jemanden, der nicht in der Lage ist, der Gesellschaft, der Gemeinschaft irgendein Produktivgut mitzuproduzieren, der nicht in der Lage ist, seine Ressource einzubringen. Ich sage das jetzt einfach mal so. Das kann jemand sein, der alt ist. Dann würde man sagen, ja, zu Lebzeiten hat er aber so viel Ressource eingebracht, dass jetzt, kurz vor seinem Lebensende, das, was er da mehr eingebracht hat, zurückgezahlt wird gewissermaßen. Das ist so ein System so ähnlich, wie wir es jetzt haben. Und vielleicht auch über sein Ableben hinaus dann auch dafür gesorgt wird, dass er da vielleicht nach 20 Jahre lang oder so ein Grab hat. Das ist ja auch, muss man ja auch mal dran denken. Ja, das ist ja nicht lustig, da ist ja überhaupt kein Beitrag mehr. Ja, so. Und auf der anderen Seite ist, wenn man jetzt sagt, wir haben einen Behinderten, der aufgrund seiner Behinderung nur einen geringen Beitrag leisten kann, ist die Frage, ist das wirklich so? Ja, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, heißt das nicht, dass er keinen Beitrag leisten kann. Er wird froh sein, wenn er sieht, das macht überhaupt nichts. Ich bin hier voll im Leben und so, ja. Also total, warum nicht? Also und Computer, aber ne? Ich verkompliziere die Logik. Nein, du reproduzierst genau die Logik. Ja, aber... Der integrierte Behinderte von heute spielt Basketball. Das sind das ist sozusagen den Behinderten, den du auf allen Plakaten siehst und den wir irgendwie integrieren in diese Gesellschaft, weil er ja irgendwie auch gar nicht so anders ist wie der Homo economicus. Und all die anderen sind von der Straße verschwunden, die siehst du nicht. Ja, und die haben in dieser Gesellschaft keine Schnitte. Ja gut, ist das so? Also ich beobachte das jetzt in der Form nicht, aber okay. In Holland weniger. Da kenne ich mich aus. Das ist so. Das ist gar nicht zu sagen. Ja, gut. Es gibt jetzt keine jede Organisation, ich mache sie diesmal nicht, sondern melde mich selber. Und nimm dich doch auch selber. Sprich, hat ganz gut geklappt. Mache ich erst, indem ich einfach rede. Also ich würde gerne zwei Sachen sagen, die aber auch ein bisschen eher metatheoretisch oder so sind. Das erste ist, ich glaube, dass es, oder ich habe zumindest das Buch auch immer so gelesen, dass dein Anspruch ist, ein Modell für eine gesellschaftliche Produktion und Reproduktion zu machen. Das heißt, man kann sowas nur auf gesellschaftlicher Ebene versuchen zu verstehen und nicht auf der Ebene der unmittelbaren Kooperation. Das heißt, es funktioniert nicht, sich vorzustellen, wir bauen uns da einen Pool und die Nachbarn sprechen sich ab und so weiter. Das muss unabhängig davon sein, dass ich Nachbarn kenne überhaupt. Muss ich sozusagen zu einem Pool kommen können. Also die zukünftige Gesellschaft muss die Frage beantworten, komme ich zu einem Pool, ohne meine Nachbarn kennen zu müssen? Oder zu meinen Schuhen. Oder zu den Schuhen. Ich sage nicht mehr. Also das hat keinen Sinn. Wieso hat das keinen Sinn? Ich würde jetzt sagen, also allein so ein Bild zu beschwören, ist für mich die Reproduktion der Individualisierung, die ich, und zwar einer, die ich nicht unbedingt nur produktiv und modern finde. Okay, also das schmeiße ich jetzt mal in die Debatte, dass es um die gesellschaftliche Reproduktion geht und nicht um die unmittelbare Kooperation. Zweiter Punkt, den ich sagen möchte, ist, dass ich diese Trennung der Bedürfnisse auch für, da werde ich jetzt auch ganz fundamentalistisch, katastrophal halte. Es gibt schlicht keine Luxusbedürfnisse, wäre meine These. Sondern menschliche Bedürfnisse sind einfach Bedürfnisse. Und wie die sich entwickeln und was dazugehört und was wir sozusagen auch wirklich für unser Leben brauchen, ob das ein Swimmingpool ist oder bloß was zu essen, das ist eine historische Frage. Das ist gar keine, die man irgendwie jetzt, ich weiß nicht, wie man die beantworten wollte. Du hast sie in der Tat so ein bisschen versucht zu beantworten über, da gibt es dieses Flatrate sozusagen, den Flatrate-Bereich und den Verrechnungsbereich. Aber das ist ja eine technische Trennung. Und du hast ja dann auch gesagt, naja, wenn das in dem Flatrate-Bereich nicht gut funktioniert, dann müsste man mehr in den Gewichtungsbereich, in den Verrechnungsbereich mit reinnehmen. Aber das hat dann nichts mehr mit den Bedürfnissen zu tun und da sieht man das, glaube ich, auch. Und also auch so ein bisschen so in die Richtung von Ben, was du am Anfang gesagt hast. Ich wüsste, also die Menschen haben auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse, etwas zu tun. Also nicht nur, was die konsumtive Seite angeht, sondern auch, was die produktive Seite angeht. Und wenn jetzt jemand super Spaß daran hat, was weiß ich, seine Lebensaufgabe darin sieht, Swimmingpools zu konzipieren und zu bauen oder sowas, dann soll der dann nicht dazu kommen. Das ist, also finde ich, kann man nicht am grünen Tisch a priori irgendwie sagen, das sind gute Bedürfnisse, schlechte Bedürfnisse, das ist nämlich so eine ähnliche Diskussion. Nee, da gibt es keinen grünen Tisch kurz dazu. Also es ist ja die Idee, was macht man denn, wenn es nicht klappt mit der Flatrate? Also die Idee, ich meine, wenn du sagst, also wenn jemand sagt, ich glaube aber, dass alles klappt mit der Flatrate, dann ist es ja schön. Die interessante Frage ist, was, wenn es nicht klappt, wie geht man denn damit um? Also nur dafür geht es ja. Ja, aber das ist dann eine andere Frage. Dann sagst du nicht von vornherein, es gibt Grundbedürfnisse und Luxusbedürfnisse, sondern es gibt unterschiedliche Bedürfnisse und bei der Realisierung sind unterschiedliche Mengen an Ressourcen, an Aufwand und so weiter erforderlich und da müssen wir gucken, wie wir das regeln. Und da gibt es bestimmte Bereiche, da bietet es sich an, das über Flatrate-Verteilung zu regeln, da muss man überhaupt nicht verrechnen. Und dann gibt es andere Bereiche, da bietet sich das einfach nicht an, weil, was weiß ich, der Aufwand eben zum Beispiel riesengroß ist, weil die Ressourcenallokation global gesehen und die Transportsysteme, die da einbezogen werden müssen, viel zu komplex ist oder keine Ahnung. So, aber das ist dann eher eine technische Frage und keine Frage der Bedürfnisse. Das würde ich voneinander trennen. Ja, das glaube ich auch. Die Namensgebung ist einfach ungeschickt. Also mit der ganzen Geschichte des Luxus und so und des besonderen Habenwollens, ja, also Erich Fromm spricht dann eben vom Habencharakter, ja, und was steckt denn dahinter, ja? Das ist doch dieser Mensch von Homo economicus, der sich eben über Besitz begreift, ja, und versteht, ja. Also ich denke mal, dass diese Frage nach Luxus oder so, ein Mensch, der die Welt, das Zusammenleben völlig anders sieht, überhaupt nicht solche Fragen hat. Ja, also das ist wirklich, wie der Stefan schon sagt, ne, das ist ein historisches Diskussion, die hier oder stattfindet. Ich würde sagen eben Zeitgeist. Ja, aber nichts, was Menschen anhängig ist oder so. Ja, überhaupt nicht. Und deswegen ist das Ganze hier Schattenboxen, das können wir uns sparen. Was denn jetzt diese Luxuskiste? Ja, überhaupt, ja, genau, diese ganze Ebene, die hier aufgemacht wird, ja, die kannst du völlig, kannst du dir, da steckt eben schon ein ganz klares Menschenbild dahinter. Was du selber widerspiegelt, ist nämlich dieser Habencharakter. Also das schönste Beispiel ist doch das, was im Fernsehen mal gezeigt wird, diese zwei Typen, die sich treffen und dann mein Auto, mein Haus, ja, das bin ich, ne? Ja, aber dieses Ich ist eben nicht bei mir, sondern mit dem, was ich habe. Und daher auch dieses Bedürfnis nach Luxus oder nach was Besonderem, ja. Aber wenn ich die Frage nach der, wie die ollen Griechen, der olle Aristoteles nach seiner Glückseligkeit, ne, dann komme ich doch auf ganz andere Vorstellungsebenen und so weiter. Ja? Wolltest du den Menschen jetzt einen Vorwurf machen oder wolltest du sagen, das verschwindet ja. Von selber? Ja, natürlich, wir reden von über etwas, von etwas, ja, was reiner Zeitgeist ist, im Hier ja, und also Jetzt. Du meinst, das geht ja selber weg. Naja, klar, ja, also in dem Moment, wo Menschen einen anderen Umgang miteinander haben und so weiter, ja, ist das völlig obsolet, ja. Also ja, deswegen können wir das doch dann. Deswegen ist das Schattenboxen. Also dann erledigt sich das sozusagen von selber. Wir können es also ruhig vorsehen und das stirbt selber ab. Also das, aber man kann die Leute ja nicht zwingen und sagen, ey, du hast falsche Bedürfnisse. Diese alte Sache ist eben, das wäre eben blöd. Ne? Aber ich würde mal sagen, an dem Beispiel zeigt sich wieder, wie toll Geld ist. Ja? Weil da kannst du eben das zeigt, dass da Ängste sind. Geld macht keinen Unterschied zwischen Luxus und Grund und zwischen was. Da kannst du eben, der eine kauft den Klopapier als absolute Notwendigkeit, der andere sagt, ich fress nichts, aber dafür reise ich in 5 Jahren an Nordpol. Ja, das ist eben mit Geld wirklich alles drin. So toll ist Geld. Also wir müssen uns schon verdammt anstrengen, um das loszuwerden. Also so viel. Ich habe noch eine Frage, eigentlich sozusagen zum ganzen Vorschlag und zum ganzen Seminar und einfach nur so eine, weil ich es gerne mal wissen will. Was ist eigentlich der Indikator dafür, dass ihr sagen von der These ausgeht, irgendwann brauchen wir sozusagen diese Vermittlung nicht mehr und irgendwann gibt es so eine Möglichkeit, dass jeder all seine Bedürfnisse befriedigen kann und dafür nicht unbedingt was tun muss oder so oder nur so viel er will. Also da wüsste ich einfach so ein bisschen, wo ich da mal nachgucken kann, woran man sich orientieren kann. Also und das andere ist, dass ich gerade so gedacht habe, also ich will nicht in einer Gesellschaft leben, wo ich mir in meinem Pool meine Bedürfnisse befriedigen kann und meinen Nachbarn nicht mehr kenne. Also sowas will ich nicht. Du musst ihn ja nicht können. Ja, ich will es jetzt, aber das ist ja auch sehr überzogen, wie das gesprochen war. Und jetzt überziehe ich das sozusagen, was wir auch in der Pause schon verhandelt haben. Ja, wir haben uns ja die ganze Zeit schon darüber auseinandergesetzt. Und da merke ich gerade so, oder auch dieses Sprechen, diese Art zu sprechen, zu sagen, ja, für ein Buch brauche ich eben einen Drucker und einen Kopierer oder weißt du, Kuckuck, einen Computer und einen Drucker. Oder die Frage der internationalen globalen Allokation von Ressourcen ist komplex. Die ist nicht komplex, die ist schlicht Ende der Fahnenstange. Die ist schlicht nicht mehr möglich. Da kann sich nicht jeder einen Swimmingpool bauen. Und ich merke so, das ist dann irgendwie nicht drin. Da ist dann so ein Element von Gesellschaft und gutem Leben, was hier nicht drin ist. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich kann es gar nicht analysieren. Ich kann nur sagen, so ein Bild, was mir gerade im Kopf ist, will ich nicht. So ein Leben will ich nicht. So. Hast du eine Antwort darauf? Du wärst. Also ich glaube, das Problem ist, dass man eine komplett andere Gesellschaft im Endstadium denken will, mit Paradigmen, Denkmustern und Menschenbildern, die man heute hat. Also das Ganze ist natürlich nur vorstellbar. Also wenn sowas, wie Stefan meinte, halt dieser entwickelte Gesellschaftsmensch, der denkt nicht ja nur seine eigenen Privatbedürfnisse und sieht den anderen gar nicht, sondern es müsste einer sein, der halt die Verhältnismäßigkeit und die Bedürfnisse der anderen mehr oder weniger mitdenkt. Ja. Also das ist eine ganz andere Kultur und deswegen, und aber trotzdem die Mechanismen, die jetzt ersonnen werden sollen, gehen aber eigentlich genau nicht von diesem aus, weil der braucht die ja gar nicht. Das sind Mechanismen, die irgendwie der Knappheitslogik und des Zwangs und Belohnung, Bestrafung mehr oder weniger, ist ja, wenn ich jemandem was mehr gebe, wenn er was tut, was unten, also es ist einfach Belohnungssystem. Kriegst ein paar Häppchen mehr, dann mach doch das, was unangenehm ist. Also, und das ist alles dem geschuldet, wie wir heute Menschen selbstverständlich sehen. Aber das muss ja gar nicht so sein. Und deswegen ist das alles so akademisch und fühlt sich so komisch an. Und ich denke, man kann das nicht vorwegnehmen. Also wir können einfach nicht sagen, der Mensch sieht dann so aus und findet die Lösung und diese Rechenformel wird dazu passen, sondern ja, muss man den Prozess einfach machen und nur überlegen, wenn wir uns diese Utopie überlegen können, was sind vernünftige Schritte und alles andere muss dann bedacht werden und nicht jetzt irgendwie als Blaupause. Also ich wollte das von, ich wollte Uli unterstützen. Also ich glaube, man darf seinen Gegner nie unterschätzen. Und der Kapitalismus ist unser Gegner, also sollten wir ihn nicht unterschätzen. Und eine der großen Stärken des Kapitalismus ist der Individualismus, den er ermöglicht hat. Und Individualismus nicht als Zwang oder Notwendigkeit, auch wenn das heute immer unterstellt wird. Man hat ja die Möglichkeit, mit anderen Leuten in Kontakten zu treten, sondern ja, eben als Möglichkeit. Und das sehe ich auch so. Also zum Beispiel das mit dem Pool. Es geht nicht darum, dass ich meine Nachbarn nicht kennen sollte. Vielleicht sollte ich meine Nachbarn kennen, aber ich möchte sie nicht um Erlaubnis fragen müssen, wenn ich mir einen Pool installiere oder wenn ich mir eine CD-Sammlung zulege oder wenn ich, keine Ahnung, irgendwas anderes haben will, was halt ein bisschen größeren Aufwand hat. Aber wenn man das sozusagen in den Flatrate-Pool reintut, dann kann irgendwo, das kann nicht funktionieren, weil ja nicht jeder einen Pool haben kann. Es kann nicht jeder einen Pool haben, also muss ich... Es kann ja nicht jeder einen Pool haben und deshalb muss man ja auch, wenn man so etwas haben möchte, dann irgendwie letztlich, also nehmen wir mal an, ein Pool ist sehr aufwendig. Wenn ein Pool nicht aufwendig ist, ist es kein Problem. Aber wenn man eben wirklich ein sehr aufwendiges Bedürfnis hat und ich kenne niemanden, der so ein Bedürfnis hat, der dann auch nicht bereit ist, irgendetwas dafür zu erbringen. Und das kann ja auch individuell völlig unterschiedlich aussehen. Also wenn jemand zum Beispiel gehbehindert ist, dann wird das nicht darin bestehen, dass er oder sie dann, keine Ahnung, dann also irgendwie was schleppen muss. Und wenn sozusagen gar keine Beiträge möglich sind, dann wird es auch funktionieren. Das ist ja gerade die Idee, die Christian vorher auch gesagt hat, dass man das einbeziehen muss. Das ist dann sozusagen, aber dass es dort, wenn es auch um sehr große Aufwandsmengen geht, mehr Sinn macht zu rechnen. Also ich meine nur mehr, vielleicht geht es ja am Ende auch ohne, als dort, wo sozusagen wie bei Essen oder Kleidung, wo sowieso die Knappheit jetzt ein reines künstliches Problem des Kapitalismus ist. Denn die Essensknappheit ist ja gar nicht real. Man könnte ja sofort ausreichend Essen erzeugen. Also ich sehe das schon als sinnvoll, da einen anderen Mechanismus anzunehmen. Wie man den jetzt genau macht, ist eine andere Frage. Aber der Kapitalismus ist dann auch nicht real, weil man könnte ja sofort eine andere Gesellschaft leben. Natürlich. Nee, der Kapitalismus ist real, weil sozusagen ja, die Knappheit ist ja ein Merkmal des Kapitalismus. Die wird ja Subjekte hindurchgehen. Diese Subjektform der Leute ist eben heute so, dass die teilweise wirklich sehr wenig mit anderen Menschen anfangen können. Also dass ein Bedürfnis besteht, eine sehr große Sehnsucht, beispielsweise nach Partnerschaften, aber offensichtlich, also früher war das dann so patriarchal und da gab es dann institutionelle Halterungen und die lösen sich heute irgendwie. Und offensichtlich klappt das nicht mehr so. Und sie haben sehr große Bedürfnisse irgendwie nach Nähe zu anderen Menschen, aber wenn sie dann da sind, dann beschimpfen sie sich und wissen wenig miteinander umzugehen. Das ist ja nicht so, dass der Kapitalismus nicht reproduziert wird von den jeweiligen Menschen, die durch die wir auch hindurchgehen. Und deshalb denke ich, dass also so schnell da so eine andere Gesellschaft, so ein anderes System, so ein Systemwechsel eigentlich mit diesen Leuten, die wir so heute vorfinden, nicht unbedingt erfolgen kann. Es sei denn, man stellt eben wirklich die These auf, Kommunismus hat es immer schon irgendwie so gegeben, ist irgendwie nicht geschichtsmächtig geworden, aber eigentlich sind die Leute schon so drauf und könnte man eben relativ fix bewerkstelligen. Und da hätte ich schon ziemliche Zweifel, wenn ich mich einfach so umschaue, auch bei denen, was so ein bisschen Widerstand leistet gegen die immer schlimmeren Zumutungen, also was die so für Konzepte und Ressentiments haben, ja, also das eben mal gegen die da oben, so Spekulanten und sowas, und andere haben gegen Sozialschmarotzer und Parasiten, aber sonst soll ja gute Arbeit und gute Rente und alles so weitergehen. Also da bin ich eigentlich nicht so optimistisch. Naja, jetzt. Ich hatte mich auch gemeldet irgendwie. Ach, Christian. Eine Frage, warum ich überhaupt diese Trennung mache von Essentials und Luxusbedürfnisse, ist ja gerade, um sicherzustellen, dass alle Bedürfnisse befriedigt werden und eben nicht nur die Grundbedürfnisse, weil ja gerade die Überlegung ist, dass sonst halt was ja passiert wie bei der freien Software, sonst ist es halt so, entweder die Software ist schon da oder man kann sie selber produzieren oder sie ist halt gar nicht da. Das heißt, wenn man jetzt dafür, wenn man nur so einen ganz freien, voluntaristischen Ansatz hat mit der freien Software, dann ist es halt, wenn man was nicht selber machen kann, hat man an irgendeiner Stelle Pech, wenn es nicht schon was dafür gibt. Das heißt, der Versuch, diese Luxusproduktion in Anführungszeichen rauszunehmen, war ja gerade, um sicherzustellen, dass eben auch diese Bedürfnisse nicht unter den Tisch fallen. Und wenn du zum Beispiel sagst, das gefällt dir aber nicht, wäre ja die Frage, wie du es dir anders vorstellen könntest. Also, dass dann man auch einen Pool kriegt, jeder, der einen Pool will, ohne. Also, wie das dann nicht stattdessen funktioniert, wenn es nicht so eine Absolutmache mit ausgesetzt ist. Das zwei, und dann noch eine zweite Frage, vielleicht eher an Stefan oder die, die sich da diese Unterscheidung zwischen Luxus und anderem, also ich hatte auch überlegt, es Time Pool zu nennen oder sowas, also ob ihr das besser finden wollt. Mein Anspruch war, mit dem Luxus eben gerade klar zu machen, dass man eigentlich alles, was wirklich eigentlich alles, was immer wieder gebraucht wird, dass das auch so funktionieren sollte, dass ich jetzt nicht bloß um Essen zu kriegen oder bloß um eine Wohnung zu kriegen oder so, dass ich nicht deswegen nur gezwungen sein sollte, was zu diesem allgemeinen Aufwand beizutragen, sondern dass man dafür darauf vertraut, dass es auch so funktioniert. Das war weswegen ich von den 8 Essentials rede. Also könnt ihr zu sagen, ob ihr den Begriff besser findet und also was denn die Alternative ist. Ich glaube, hat sich da noch einer gemeldet? Ja, der ist aber gerade weg. Achso, dann ist der Klaus. Ja, ich frage nochmal nach, hast du verstanden, von was ich überhaupt geredet habe? Ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. Ja, das denke ich mir. Ich will es nochmal an einem Beispiel klar machen. Also wenn jemand sich mit Schmuck behängt, ja, das ist ja nun mal in unserer Gesellschaft schon Luxus, ne? Braucht kein Mensch wirklich. Aber dieser Mensch braucht es um sein Selbst, ja. Ja, ja. Deswegen soll das ja auch haben. Ja, nach außen hin aufzuwerten, ja. So. Das resultiert daraus, dass dieser Mensch permanent erfahren hat, höchstwahrscheinlich als Kind, dass er eben nicht viel wert ist und so weiter. Also und eben ein schwaches Eigenwertgefühl hat. Ja? Also möchte ich das aufwerten. Ja? Irgendwo. Also du und das sind die Mechanismen, ja, warum Menschen solche Sachen brauchen. Wenn, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, eine Gesellschaft, die Menschen nicht, also um ihres Sein willen akzeptieren und nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten oder sonst irgendwas, ja. Klar ist das ein Idealbild, ne? Ja? Aber die werden höchstwahrscheinlich die Fragen, die Christian hier versucht zu beantworten, überhaupt nicht stellen werden. Ja? Doch, ja? Weil, die werden sich immer noch gerne schmücken, ja, und aber, immer noch gerne was Hübsches haben wollen. Ja, aber, da, aber noch dieses Hübsche, das wäre dann, wie Silke sagt, ne? Sie macht halt den gerne den Schmuck und dann ist das ein künstlerischer Ausdruck, ja? Und dann ist es nicht die Frage von Seltenheit weil es die Gesellschaft als teuer und selten und so weiter aufwertet, ne? Sondern weil es für mich wichtig ist. Ne? Und dann ist die Entscheidung nicht. Aber es kann man trotzdem 1 Million Dollar Trunker. Also ganz kurz, kurz dazu, also da beurteilst du halt die. Einerseits halt, du beurteilst die Bedürfnisse der Leute, ob sie dann objektiv nötig sind oder nicht, also ob sie. Also warum dieses Bedürfnis entkommt, warum jemand schmucken will, ist mir ganz egal. Wenn er Schmuck haben will, dann soll er den Schmuck haben können. Dafür muss es Mechanismen geben. Also da soll nicht beurteilt werden von anderen. Das andere, was du vielleicht meinst, dass viele Bedürfnisse einfach verschwinden würden in einer anderen Gesellschaft, das glaube ich auch, aber das ist halt was sich entwickeln wird. Also wenn das Bedürfnis nicht mehr da ist, dann muss man ja auch nicht mehr damit umgehen. Aber solange es eben existiert, muss man auch damit umgehen und dafür geht es ja auch in so einem System.